Mein Hund hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hund. Und wenn er nicht drei Ecken hat, das ist doch nicht mein Hund. Mein Hund hat drei Ecken. Drei Schläge trinkt, das ist doch nicht unser Fritz.